Abschnitt 25 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1 von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 11. Nordwärts an der Ostküste entlang. Zusammentreffen mit Eskimos. Teil 1. Das Erste, was wir taten, nachdem wir glücklich das Eis überwunden hatten, war dem Lande zuzustreben. Wir mussten ja so bald wie möglich Grönlands Felsboden unter unseren Füßen fühlen, und außerdem hatte ich schon vor längerer Zeit versprochen, an dem Tage, an dem wir unseren Fuß auf festen Grund setzen würden, eine Festmahlzeit mit Schokolade anzurichten. Gerade vor uns und zunächst lag die Insel Kutlek mit ihrer hohen, abgerundeten Kugelform. Dort konnten wir jedoch nicht landen. Es würde uns zu weit von unserem Kurs abgeführt haben, der nordwärts ging. Wir steuerten deswegen lieber über das offene Wasser auf die nördlich gelegene Insel Kikatasuak zu. Auf dem Wege dahin kamen wir an einen mächtigen Eisberg, der hier in dem offenen Wasser bis auf den Grund reichte. Auf seinem weißen Rücken saßen Unmengen von Möwen, die gleich dunklen Punkten darüber hin gestreut waren. Indem wir vorüberfuhren, fiel ein kolossales Stück Eis mit großem Getöse ins Wasser. Scharen von Möwen wurden aufgeschreckt und umflatterten uns mit ihrem einförmigen Geschrei. Dies war ein ganz neues Leben, und wir empfanden es als eine große Wohltat, ungehindert im offenen Wasser vorwärts rudern zu können. Als wir eine Strecke weitergekommen waren, entdeckten wir, dass doch noch allerlei Hindernisse zu überwinden seien, ehe wir das Land erreichten, denn wir stießen auf einen neuen Eisgürtel, der sich nach Süden zu am Ufer entlang erstreckte. Er war jedoch nicht breit und auch nicht sehr fest, so dass es uns nicht viel Mühe machte, ihn zu durchbrechen. Endlich glitten wir, die Böte mit norwegischer und dänischer Flagge geschmückt, unter eine steile Klippe, deren dunkle Wand sich in dem blanken Wasser spiegelte und dies fast kohlschwarz machte. Es gab einen Widerhall, wenn man sprach. Das war ein feierlicher Augenblick. Hinter dieser Klippe fanden wir einen Hafen, wo wir mit den Böten anlegen konnten. Wir wetteiferten förmlich an Land zu springen und Steine, wirkliche Steine, unter den Füßen zu fühlen. Wir kletterten auf die Klippen hinauf, um Umschau zu halten. Wir waren wie die Kinder. Ein Stückchen Moos, ein Grashalm, geschweige denn eine Blume, erregte einen ganzen Sturm von Gefühlen in uns. Es war alles so neu, der Übergang so krass und so plötzlich. Die Lappen verschwanden augenblicklich zwischen den Felsklippen und es währte eine ganze Zeit, ehe wir ihrer wieder ansichtig wurden. Nachdem sich die erste stürmische Freude gelegt hatte, mussten wir unsere Gedanken auf etwas Prosaischeres richten, auf unsere Festmahlzeit. Der Kochapparat wurde auf eine Klippe unten beim Boot gestellt und in Wirksamkeit gebracht, um unsere Schokolade zu kochen. Es waren Hände genug da, die dies verrichten konnten, und da eine ganze Zeit darüber hingehen würde, so konnte ich ruhig dem Beispiel der Lappen folgen und eine kleine Gebirgstour unternehmen, um mich unter anderem nach dem gen Norden führenden Wege umzusehen. So stieg ich dann bergan, anfangs über einige kahle Klippen, dann über ein kleines Schneefeld und endlich durch Moos und Heidekraut über eine kleine Ebene, auf der große erratische Blöcke zerstreut umherlagen. Wie sonderbar war es nicht, einmal wieder einen weiten Gesichtskreis zu haben, das Meer und das Eis weit unter sich erglänzen zu sehen, ringsumher Reihen hoher Felsengipfel zu erblicken, die, von einem Nebelschleier umgeben, im Sonnenschein dalagen und dahinter das Inlandseis, das kaum so hoch war wie der eigene Standpunkt. Im Süden lag die Insel Kutlek und noch weiter südwärts das schöne Vorgebirge Kap Tordenskjold. Ich begrüßte es wie einen Landsmann. Nicht nur der Name, sondern auch die Form war mir heimisch. Ich setzte mich auf einen Stein, um eine Skizze aufzunehmen und mich von der Sonne bescheinen zu lassen. Wie ich so dasaß, mich meiner Umgebung und meines Lebens freuend, hörte ich etwas summend durch die Luft herannahen und bei meiner Hand Halt machen. Es war eine auffallende alte, wohlbekannte Musik. Ich sah nach und richtig. Eine Mücke, eine lebendige Mücke. Und der einen folgten bald mehrere. Ich ließ sie ruhig stechen. Es war mir eine wahre Wonne. Sie gaben mir fühlbare Beweise, dass ich mich auf festem Grund und Boden befand. Diese lieben, kleinen Wesen, die dort saßen und sich rund und rot saugten. Es war sicher lange her, seit sie zuletzt Menschenblut gekostet hatten. Wie ich später erzählen werde, sollten wir freilich gar bald dieser Wonne überdrüssig werden. Ich hatte eine ganze Weile dort oben gesessen, als ich ein Zwitschern vernahm und einen Schneesperling erblickte, der sich dicht neben mir auf einen Stein niederließ, den neu angekommenen Gast verwundert betrachtend, indem er das Köpfchen bald auf die eine, bald auf die andere Seite legte. Dann zwitscherte er wieder, hüpfte auf den nächsten Stein, wo er noch eine Weile sitzen blieb, guckte mich abermals an und weg war er. Es ist stets schön, dem Leben zu begegnen. Nicht am wenigsten, wo es in Form kleiner zwitschernder Vögel zu uns kommt. Es erweckt einen Widerklang der Vogelnatur in uns selber, besonders wenn man Frühling und Sommer so lange entbehrt hat. Von hier oben herab konnte ich eine ganze Strecke nordwärts schauen. Es hatte den Anschein, als wenn wir auf der ersten Strecke Schlampeis haben würden, aber ein wenig nördlich von Inuksuit wurde das Eis scheinbar fester und möglicherweise würden wir dort Mühe haben, uns hindurchzuarbeiten. Aber es war jetzt an der Zeit, sich wieder zu den anderen hinabzubegeben. Jetzt musste wohl die Schokolade fertig sein. Als ich unten anlangte, war jedoch die Schokolade keineswegs fertig. Das Wasser kochte noch nicht einmal. Meine Begleiter hatten auf dem Treibeis keine allzu große Übung im Kochen gehabt. Ich benutzte die Wartezeit, um eine fotografische Aufnahme von dieser Szene und von diesem Ort zu machen, der ja in der Geschichte unserer Entdeckungsreise einen hervorragenden Platz einnimmt. Endlich war man fertig. Und 6 begierige Kehlen konnten in langen Zügen den herrlichen, kochend heißen Göttertrank einsaugen. Außer reichlicheren Rationen als sonst wurden heute noch extra Rationen in Form von Hafercakes, Schweizer Käse, Müsekäse und eingemachten Preiselbeeren verteilt. Das war wirklich eine königliche Mahlzeit, wie wir sie noch nicht abgehalten hatten, aber wir hatten sie auch verdient und wir genossen sie. Die Stimmung war sehr animiert. Es wurde beschlossen, dass wir uns ausnahmsweise einmal Zeit lassen und das Leben in vollen Zügen genießen wollten. Damit musste es dann aber auch ein Ende haben. Von nun an lautete die Parole: so wenig Schlaf wie möglich, so wenig und so schnelles Essen wie möglich, so viel Arbeit wie möglich. Unsere Nahrung sollte im Wesentlichen aus Wasser, Biskuits und gedörrtem Fleisch bestehen. Wir hatten wenig oder gar keine Zeit, um uns etwas zu kochen oder uns mit frischem Fleisch zu versehen, obwohl es Wild genug gab. Die beste Zeit war bereits verloren gegangen. Es blieb nur noch wenig übrig von dem kurzen grönländischen Sommer, aber noch mussten wir die Westküste erreichen können, wenn wir nur die Zeit gut ausnutzten. Es galt nur, energisch darauf loszugehen, und das taten wir. Als wir um 5 Uhr des Nachmittags endlich fertig waren, gingen wir wieder in die Böte und zogen nordwärts an der Küste entlang. Eine Strecke lang ging alles leicht und gut. Das Fahrwasser war glatt und offen. Gegen Abend aber verschlimmerte sich die Situation. Das Eis wurde dichter, wir konnten es oft nur mit Mühe durchbrechen. Zuweilen stießen wir freilich auf lange offene Stellen, wo wir schnell vorwärts rudern konnten. Blutrot versank die Sonne hinter den Bergen, die Nacht war still und sehnsuchtserweckend, der Tag lag hinter den Zinnen und Gipfeln und träumte. Die ganze Nacht hindurch arbeiteten wir uns in nördlicher Richtung durch das Eis. Um Mitternacht war es schwer zu sehen, wenn man aber genau Acht gab, konnte man das Schlampeis und das Wasser von dem festen Eise durch den Widerschein unterscheiden, den sie von dem gelblichen, roten Nachthimmel gaben. Ich strebte danach, nordwärts zu kommen, denn wir hatten nicht mehr weit bis zu dem berüchtigten Gletscher Puisortok, an dem Kapitän Holm auf seiner Reise längs der Küste im Jahre 1884 von dem Eise volle 17 Tage zurückgehalten wurde. Ich hielt es für eine Möglichkeit, dass der Grund für den bösen Ruf, den dieser Ort hat, daran liegen könne, dass das Treibeis hier durch die Strömung besonders stark zusammengedrängt werde, und deshalb war es für mich von größter Wichtigkeit, diese gefährliche Stelle so früh wie möglich zu erreichen, um die erste günstige Gelegenheit, wo das Eis sich zerteilte, benutzen und vorbeikommen zu können. Im Laufe der Nacht gelangten wir unter das Vorgebirge Kangek oder Kap Rantzau. Hier wurde das Eis so fest, dass wir nicht mehr so rudern konnten wie bisher, sondern uns hauptsächlich durchbrechen mussten. Unseren Äxten, Bootshaken und Brechstangen musste das Eis indessen weichen und wir kamen beständig vorwärts. Was die Sache noch erschwerte, war, dass sich auf dem Wasser zwischen den Schollen neues Eis bildete. Dies nahm während der Nacht an Dicke zu und war unseren Böten sehr hinderlich. Es hielt sich bis hoch in den folgenden Tag hinein. Gegen Morgen fingen die Kräfte an zu erschlaffen. Wir hatten lange gearbeitet, waren hungrig, denn seit unserer gestrigen Festmahlzeit hatten wir nichts genossen und einige von uns waren so müde, dass sie kaum die Augen mehr offen halten konnten. In unserem Streben, nordwärts zu gelangen und in unserer Freude über dies neue Leben hatten wir die Bedürfnisse des Körpers ganz vergessen. Jetzt meldeten sie sich mit verdoppelter Macht. Wir legten deswegen an einer Eisscholle an, um ein wenig Rast zu halten und unser Frühstück einzunehmen, obwohl wir eigentlich das Gefühl hatten, dass jetzt keine Zeit zur Ruhe sei. Da kam der Tag, es wurde heller und heller, eine rote Glut entzündete sich dort unten im Nordosten am Horizont, strahlend stieg die Feuerkugel über den Eisrand empor. Körper und Seele badeten sich in dem Lichtmeer. Alle Müdigkeit war wie weggeblasen, und von neuem ging's an die Arbeit im Lichte des jungen Tages. Das Eis aber war dichter denn je zuvor. Zoll für Zoll, Fuß für Fuß mussten wir uns durchbrechen und kämpfen, um nordwärts zu gelangen. Oft sah es fast hoffnungslos aus, aber vorwärts mussten wir und vorwärts kamen wir. Wir ruderten an Kap Rantzau vorüber, vorüber an Karra, Akungnjak, bekannt von Holms und Gades Reisen im Jahre 1884, und kamen ans Kap Adelaja. Hier aber wurde es schlimmer denn je. Die großen, mächtigen Schollen lagen fest aufeinander gepresst. Mit unseren langen Haken versuchten wir, sie auseinanderzustoßen, aber es nützte nichts. Wir hieben alle sechs auf einmal zu, sie lagen unbeweglich da. Noch einmal versuchten wir es mit Aufbietung aller unserer Kräfte. Jetzt wichen sie einen Zoll voneinander, das machte uns Mut. Noch einmal drauf los. Sie gaben ein wenig nach, das half. Nur nicht nachlassen. Bald haben wir sie so weit auseinandergetrieben, dass die Böte hindurchgleiten können, wenn man die vorstehenden Ränder mit der Axt abschlägt. Dann schiebt man die Böte bis zur nächsten Scholle hindurch. Hier wiederholt sich dieselbe Geschichte. Mit vereinten Kräften, die wir bis zum Äußersten anstrengen, zwingen wir uns vorwärts. Es erfordert eine nicht geringe Übung, das Boot sicher durch dies gefährliche Fahrwasser zu führen. Man muss einen Blick dafür haben, wo die Eisschollen am besten anzugreifen sind, um sich einen Weg hindurchzubahnen. Man muss die Kräfte, die einem zur Verfügung stehen, aufs Beste zu verwerten wissen. Und man muss die Gelegenheit gewandt benutzen, um die Böte glücklich durch die auseinandergeschobenen Eisschollen zu bringen, denn diese schließen sich augenblicklich wieder, und wenn die Böte dann nicht auf der anderen Seite angelangt sind, werden sie unbarmherzig zermalmt. Es geschah mehrmals, wenn wir nicht schnell genug waren, dass ich Zverdrups Boot, das dicht hinter dem unseren folgte, zwischen die Eisschollen eingeklemmt sah, so dass die Seiten ganz eingedrückt wurden. Aber es war elastisch und wurde stets im letzten Augenblick hindurchgezwungen, ohne dass ein Unglück geschah. Schließlich kamen wir auch an Kap Adelaja vorbei und arbeiteten uns fortwährend durch dichtes Eis hindurch am Lande entlang bis zu dem nördlich gelegenen Vorgebirge, dem ich den Namen Kap Garde gegeben habe. Wir erreichten es endlich um die Mittagszeit und beschlossen, hier zu landen, um uns durch Nahrung und Schlaf zu erquicken. Diese Ruhepause hatten wir nach fast 24-stündiger Arbeit reichlich verdient. Wir hatten soeben unsere Böte mit großer Mühe an den steilen Klippen emporgezogen, unser Zelt aufgeschlagen und uns an das Abwägen unserer Mahlzeit gemacht, als sich etwas ganz Unerwartetes, uns fast unglaublich Erscheinendes ereignete. Ich glaube, es wird von Interesse sein, wenn ich es mit denselben Worten wiedergebe, mit denen ich es am nächsten Morgen in meinem Tagebuch verzeichnete. Zitat: Es war gestern, 30. Juli, ungefähr um die Mittagszeit, in Klammern 11 Uhr, als wir nach einer unglaublich mühseligen Fahrt durch das Eis bei, nun nennen wir es vorläufig Kap, auf der Nordseite von Karra Akungnjak angelegt hatten, um ein wenig Nahrung zu uns zu nehmen und endlich einige Stunden zu schlafen. Den viel gefürchteten Puisor Tok hatten wir vor uns, hofften ihn aber noch selbigen Tages passieren zu können. Während wir aßen, oder vielmehr während der Zubereitung unserer einfachen Mahlzeit, vernahm ich zwischen Möwengeschrei und anderem Geräusch Rufe, die eine fabelhafte Ähnlichkeit mit menschlichen Stimmen hatte. Ich machte meine Gefährten darauf aufmerksam, aber es war so wenig wahrscheinlich, in dieser Gegend Menschen anzutreffen, dass wir so lange wie möglich versuchten, von Lume, in Klammern Kolumbus, und ähnlichen Vögeln zu sprechen, deren es hier freilich wohl ebenso wenig gibt wie Menschen. Trotzdem beantworteten wir die Rufe ein paar Mal. Sie kamen beständig näher. Gerade als wir mit den letzten Teilen unserer Mahlzeit beschäftigt sind, vernehmen wir einen Ruf, der so deutlich und so nahe klingt, dass die meisten aufspringen und einer von uns darauf schwört, dass es keine Lumme gewesen ist. Selbst die eifrigsten Anhänger der Lummentheorie werden zweifelhaft. Es währt auch nicht lange, bis Balto, der mit dem Fernrohr bewaffnet auf einen Felsblock geklettert ist, uns zuruft, dass er zwei menschliche Wesen sehen kann. Ich springe selbst zu ihm hinauf und richte das Fernrohr auf zwei schwarze Punkte, die zwischen den Eisschollen bald zusammenfahren, bald wieder auseinanderschnellen. Sie scheinen nach einer Durchfahrt zu spähen, denn sie gehen mehrmals vorwärts und wieder zurück. Aber sie, da kommen sie gerade auf uns zu. Gleich Mühlenflügeln bewegen sie die Ruder in der Luft. Es sind zwei kleine Menschen in ihren Kajaks. Sie kommen näher und näher. Balto setzt eine halb verwunderte, halb ängstliche Miene auf und sagt, er fürchte sich fast vor diesen wunderlichen Wesen. Da kommen sie. Der eine beugt sich gleichsam zum Gruß in seinem Kajak von über, in Klammern, das war nun freilich nicht der Fall. Der andere tut nichts. Mit einem einzigen Ruderschlag legen sie an der Klippe an, kriechen aus ihren Kajaks, der eine trägt das Seinige hinauf, der andere lässt das Seine im Wasser liegen, und dann stehen sie vor uns, die beiden ersten Repräsentanten dieser viel besprochenen Heiden, in Klammern auf der Ostküste Grönlands. War der erste Eindruck günstig? Ja, unbedingt. Zwei freilich etwas wilde, aber freundliche Gesichter lächeln uns an. Der eine trug ein Seehundswams und Seehundsbeinkleider, die ein gutes Stück bloßen Leibes sehen ließen, sowie Kamiken und als einzige Kopfbekleidung ein Perlenband. Zitat Ende. Ende von Abschnitt 25, gelesen von Jessi Dessau-Rosslau im Oktober 2024.